Am 21. September gab es im Kulturpark der Songsan die Freundschaft Vergnügungsspiele der Teilnehmer des 15. Internationalen Filmfestivals Pyongyang. Die Teilnehmer, die in die rote und die blaue Mannschaft aufgeteilt wurden, trieben verschiedene Spiele wie Gehen mit einem Ball zwischen den Stirnen von zwei Personen in einem Ring, Laufen nach dem Zerplatzen von Luftballons und Laufen von mehreren Personen mit gebundenen Fesseln.